Hallo liebe Familie Bektasch, Melek, Ahmed, ich bin mit meinen Gedanken bei euch und werde auch nie aufhören, euch aus meinen Gedanken rauszulöschen, weil diese Sache ist auch unsere Sache. Wir als Opfer sollten immer nebeneinander stehen und zeigen, dass wir niemals aufgeben, bis wir klare Ergebnisse und klare Tatsachen vor uns gelegt werden. Wie immer ist es so, dass man nicht den Opfern, sondern denjenigen glaubt, der nicht an die Wahrheit glauben will. Und es ist ja so, wir wollen nur, dass man uns zuhört und unsere Gedanken auch weiterleitet. Meine solidarischen Freunde, die da sind, und die der Familie Bektasch zeigen, dass sie nicht alleine sind. Ihr seid diejenigen, die uns Kraft geben und ihr seid diejenigen, die in unserem Weg uns zeigen, dass ihr uns nie aufgebt. Wie ich sage, es ist ja so, wenn man irgendwas macht, dann hat das einen Sinn. Und das, was ihr heute macht, ist für Familie Bektasch, glaube ich, eine sehr große Hilfe. Und ihr gebt ihnen sehr viel Kraft. Verliert euren Weg nicht. Zeigt, dass wir nicht aufgeben. Und zeigt denen, dass wir nicht von diesen Straßen weggehen, bis wir denen zeigen, dass es wieder ein buntes Deutschland gibt. Aber leider ist es so, dass der Staat seine Fehler, wie ich vorhin meinte, immer an den Opfern die Fehler suchen. Es ist so, wenn man etwas machen will oder tun will, man steht immer vor uns und zeigt, dass wir diesen Weg uns spalten sollen. Aber das machen wir nicht, weil ihr tollen, solidarischen Menschen da seid und uns Kraft gebt. Wie ich immer sage, wir werden immer wieder da sein und werden nicht aufgeben, bis man uns wirklich zeigt, dass man in diesem Weg kämpft und gegen Rechtsradikalismus was unternimmt. Das Rechtsradikalismus wird nicht enden, wenn wir nicht zusammen kämpfen oder diesen Weg zusammengehen. Und deswegen danke ich euch. Melek, Ahmed, ich und meine Familie wünschen euch viel Kraft und Geduld. Lasst euch von niemandem eure Kraft wegnehmen. Lasst euch von niemandem euren Weg entscheiden, wo ihr lang gehen sollt. Weil euer Weg, den ihr geht, mit den tollen Menschen, die jetzt in eurer Umgebung sind, werden wir was Tolles erreichen. Liebe Grüße von mir und von meiner Familie an alle, die da sind und an Familie Bektasch. Danke, dass ich euch etwas Kleines rübersenden durfte. Ich bin mit meinen Gedanken bei euch.